Arche gegangen. Sämtliche Tiere einträchtig. Das war die einzige Zeit, wo die Geschöpfe der Erde einträchtig waren. Aber der Ichthyosaurus ist nicht gekommen. Hatte keine Zeit in diesen Tagen. Oa selber machte ihn darauf aufmerksam, dass die Flut kommen würde. Aber ihr sagte, ich glaub's nicht. Er war allgemein unbeliebt, als er ersoff. Es ist leicht möglich, dass ich in einem ähnlichen Fall auch nicht einsteige.